Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ja, meine Ex war wie Mallorca, da war jeder schon mal drauf. Ach ja, mehr nachher noch zum Schluss. Im Moment ist eine Bullenhitze, oder es war eine Bullenhitze hier in Oldenburg, unterm Dach. Eine Katastrophe, also das... Du kannst gar nicht so viel saufen, wie du schwitzt. Und ja, alles sehr konfus im Moment. Also so viele Sachen, die auf mich einprasseln. Sachen zum Nachdenken. Sachen, wo man eigentlich nicht drüber nachdenken sollte. Und ja, alles... sehr, sehr, sehr schwierig im Moment und naja, müssen wir mal abwarten und naja, wie gesagt, meine Ex war wie Mallorca, da war jeder schon mal drauf und ist mittlerweile gestorben, ist in Nordrhein-Westfalen beerdigt und naja, vielleicht, wenn ich nochmal meinen Stiefpapa besuche, stelle ich ihr mal ein paar Blümchen aufs Grab, so. In diesem Sinne, ja, euch allen noch eine angenehme Woche, einen stressfreien Tag und ja, bleibt mir gewogen. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bäh.